die 10 Gebote des irdischen Gottes. Erstens, hört her, ihr Leute, gebet Acht. Du Volk, sei jederzeit bereit. Der Papst wird sagen, wie man's macht, dass ihr ihm Diener seid. Zweitens, ich bin, sagt er, der Oberchrist, dem alles Wesen dienstbar ist, der Himmelsfürst auf Erden hier, es ist kein anderer Gott nach mir. Drittens, ihr sollt mir Bilder machen, ganz allein, von Gold und Silber und von Stein. Ihr sollt anbeten im Aberglauben und nicht an einen Gott mehr glauben. Viertens, meinen Namen sollt ihr ehren, sonst soll euch Feuer und Schwert verzehren. Dann mögt ihr ruhig in Gottes Namen fluchen, das soll euch niemand als übel buchen. Fünftens, 6 Tage braucht man nicht zu schaffen, drum bieten Feiertag die Pfaffen. Ihr könnt mich in den Kirchen ehren, das ganze Volk wird's nicht verwehren. Sechstens, Vater, Mutter sollt ihr verfluchen, um mein päpstliches Reich zu suchen. Groß Reichtum sollt ihr verzehren, Weib und Kinder braucht ihr nicht zu ernähren. Siebtens, Mord, Totschlag, Hurerei, Falschheit und Diebstahl, was ist dabei? Macht nichts, ich kann euch alles verzeihen, ihr müsst nur gut katholisch sein. Achtens, wenn ihr mal Begehren tut, des nächsten Haus, sein Weib, sein Gut, bringt Geld, ich sprech euch los und frei, denn Geld macht eure Seelen neu. Neuntens, o Mensch, du siehst, wie meine Welt so gut und christlich sich erhält, und wer in Zukunft so regiert, der ist, wie ich, nicht angeführt. Aus den Niederlanden um 1600.